An mehreren Orten im Bezirk Südhamgyong wurden viele Sprengstoffe entdeckt, die von den barbarischen Missetaten der US-Imperialisten während des vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieges zeugen. Im April dieses Jahres wurde in der Nähe der Eisenbahnstrecke von Sindanzon und im Meer vor der Gemeinde Namzang vom Kreis Zhongpyeong hunderte Kilogramm schwere Bomben und im Stadtbezirk He'an der Stadt Hamhung und dem Wohnviertel in der Gemeinde Singyong vom Kreis Hamju, auf dem Ackerfeld in der Gemeinde Fangsong vom Kreis Gowon und an weiteren Orten Dutzende Kilogramm schwere Sprengstoffe ausfindig gemacht. Allein in diesem Jahr wurden bis heute im Bezirk Südhamgyong über 1000 Stück Sprengstoffe verschiedener Sorten beseitigt.